Erster Tag. Am nächsten Morgen durchwanderte ich das kleine Dorf, bis sich am Ende des Weges ein weiter Hügel erhob. Einige Cirruswolken spannten sich über den Himmel, makellos weiß und rein. In meiner Umhängetasche lagen Papier und gespitzte Bleistifte. Ich wurde nicht erwartet und durfte nichts erwarten, und doch überkam mich eine große Spannung, als ich die Anhöhe hinaufstieg. Rote Wildblumen blühten hier, weit verteilt über den Hang. Hummeln brummten von Kelch zu Kelch. Die Sonne stand steil und eine würzige Brise wehte in mein Gesicht. Am höchsten Punkt des Hügels zeigte sich eine atemberaubende Aussicht. Riesig breitete sich ein Tal vor mir aus, weit geöffnet, üppig bewaldet und durchzogen von großen Felsen, die sich zu einem fernen Gebirge auftürmten, wie erstarrte Wellen eines gewaltigen Ozeans. Unten lag ein großer See und spiegelte den lichten Himmel, der sich über dem Ganzen erhob. Ich stand eine Weile gebannt, bis ich meinen Blick davon lösen konnte. Hier also sollte sich Okulpetekas aufhalten. Doch ich sah ihn nicht. In der Nähe standen einige Hopfenbuchen und Wildbirnen, weiter hinten drei Edelkastanien, besser bekannt als Maronenbäume. Unter einem der Bäume erkannte ich eine Feuerstelle. Als ich näher trat, schoss eine kleine Schlange ins hohe Gras. »Okulpetekas?« fragte ich unsicher. Der Platz schien ausgestorben. »Ja«, antwortete eine Stimme. Ich sah mich um. »Hier oben«, sprach es erneut, und tatsächlich, hoch oben im Geäst des Baumes hangelte sich ein kleines Männlein entlang. »Die Blüten haben sich geschlossen«, erklärte es fröhlich und stieg über einen Ast. »Viele Blüten! Dieses Jahr gibt es eine reiche Ernte.« Wie ein Affe kletterte der Guru den Stamm hinab. Dann klopfte er das schlichte Tuch aus, das er um die Lenden gestürzt hatte, und reichte mir lächelnd seine Hand. Er mochte vielleicht 60 Jahre alt sein. Sein Gesicht war klein, fast zierlich, bartlos und von bronzefarbenem Teint. Die buschigen Brauen fielen auf, der geschwungene, lächelnde Mund. Weiße, halblange Haare standen kreuz und quer von seinem Kopf, als hätten dort Vögel gebrütet. Die Augen lagen in fröhlichen Falten. Frische und Vitalität gingen von ihm aus, wie man sie von Naturburschen kennt, die ihr ganzes Leben an freier Luft verbringen. Tekas führte mich zu den Felsen, die in der Sonne lagen. Von hier aus konnte man herrlich über das weite Tal blicken. Als wir uns setzten, begann ich einige Fragen zu stellen. Tekas antwortete sehr ruhig, sehr höflich. In diesem Moment dachte ich noch, ich würde Material für meinen Reisebericht sammeln. Später verstand ich, dass dieses Gespräch das eigentliche Ziel meiner Reise war. Ich verließ die Berge mit einem anderen Bewusstsein. »Du stammst aus den Niederlanden. Oh, die kenne ich.« »Wie, Sie kennen die Niederlande?« »Ja, ein flaches Land, ein breiter Strand am Atlantik. Ich bin früher einmal dort gewesen.« Ich kann meine Verblüffung nicht verstecken und mache große Augen. Fast spüre ich eine Enttäuschung, dass mich hier in der Wildnis plötzlich meine Herkunft einholt. »Nun, auch ich war in meiner Jugend auf Reisen. Das ist wichtig. Man muss sich der Welt öffnen, damit sich die Welt öffnet. Wer wahrhaft reist, wird seinen Blickwinkel verändern. Er wird das Alte im Neuen entdecken und das Neue im Alten. Der äußere Standort auf dem Globus wird seinen inneren Standpunkt relativieren. Vielleicht sollte man so lange reisen, bis man überall zu Hause ist. Ja, man sollte reisen, solange man stillsteht, und stillstehen, solange man reist.« Tekas lacht kurz. Ich kann aber nichts Lustiges dabei finden. Rätselhaft erscheinen mir diese Äußerungen. »Ach, hör nicht auf mich. Ich will dir nur eines sagen. Es ist gut, dass du reist, damit du dich von deiner Herkunft löst, deren Knecht du doch bist.« »Knecht?« »Oh ja, jeder ist zunächst ein Knecht seiner Herkunft. Ich war einmal ein Gewächs dieser Berge. Diese Landschaft, die Sprache, die Kultur, die Luft, die Geschichte dieses Landes, die Politik, das Klima, die Flora und Fauna, die Sitten und Bräuche, die Gesellschaft, meine Familie. Damit war ich aufgewachsen. Aus dieser Erinnerung hatte sich das geformt, was ich war. Ich konnte mich nur insoweit dagegen wehren, als dass ich es mir bewusst machte. Und als ich reiste, wurde es mir bewusst. Ich erfuhr, was ich stattdessen hätte sein können, was ich ebenfalls war.« »Wie meinen Sie das?« »Schau, wenn ich nicht hier, sondern in den Niederlanden geboren worden wäre, dann wäre ich heute ein anderer Mensch, nicht wahr?« »Ja, natürlich. Vielleicht würde ich in diesem Moment durch Amsterdam schlendern, um mich in ein Café zu setzen. Und du, was wärst du, wenn du hier geboren worden wärst? Vielleicht wärst du jetzt ein Bauer und deine Pflugscharen würden diesen steinigen Boden aufreißen. Oder ein Hirte. Du würdest mit deiner kleinen Herde durch diese Berge streifen. Dort drüben vielleicht stünde deine Hütte. Vielleicht hättest du hier eine Frau, ein Kind. Ja, vielleicht. Die Geburt ist schließlich Zufall. Die Geburt ist Zufall. Also hättest du auch ein Asiate sein können, ein Afrikaner, ein Südamerikaner. Ja, sicherlich. Und trotzdem gibt es Argwohn zwischen den Völkern. Das lässt sich eigentlich nicht verstehen. Denn wie kann ich etwas beargwöhnen oder gar hassen, wenn ich weiß, dass meine Geburt auf einem Zufall beruht? Mein Argwohn oder Hass sind dann ja ebenfalls nur zufällig. Ich beargwöhne oder hasse das, was ich selbst hätte sein können. Die Geburt ist Zufall. Darin liegt ein moralisches Gebot, auf das man beim Reisen stößt. Weshalb ich reiste, war mir sehr wohl bewusst. Ich hatte es in den Niederlanden nicht mehr ausgehalten. Nicht neue Erfahrungen hatten mich gelockt, sondern alte Erfahrungen vertrieben. Ich hatte mich von Alma getrennt. Meine große Liebe Alma, die sich nicht sicher gewesen war, ob sie die Zukunft mit mir teilen wollte. Sie wollte frei bleiben, ungebunden. Sie wollte kein Kind mit mir. Also hat sie es abgetrieben. Und ich spürte keinen Grund mehr unter den Füßen. Ich beschloss, meine Sachen zu packen und die Niederlande zu verlassen. Mein Redakteur war von diesen Plänen nicht begeistert gewesen. Ich saß gebeugt über ausgebreiteten Landkarten, als er mir einen Besuch abstattete. »Sie wollen also einen Reisebericht schreiben, Herr van Buren?« hat er mit unwirschem Ton gefragt und dabei seinen runden Kopf geneigt, um mich über den Rand seiner Brille hinweg zu mustern. Seine Hände hatten sich in die Hüfte gestemmt. »Ja, Herr Tretthagen.« »Das ist ja schön, dass man das auch mal erfährt.« »Und was ist mit Ihrer Kolumne?« Ich hatte nur hilflos mit den Achseln zucken können. »Und wohin soll die Reise denn gehen, wenn man fragen darf?« »Das weiß ich noch nicht.« »Ach, das wissen Sie noch nicht«, hatte er mit falschem Ton gesäuselt. »Aber vielleicht, Herr van Buren, ist Ihnen schon der Hauch einer Ahnung in den Sinn gekommen.« »Nein, leider nicht. Ich suche noch.« »Herrgott, wie stellen Sie sich das eigentlich vor? Wir arbeiten hier an einer Zeitschrift. Sie müssen doch wissen, worüber Sie schreiben wollen.« Unwirsch war auf seinen Füßen vor und zurückgewippt. »Ja, ich will über die unbefleckte Natur schreiben.« »So, so, die unbefleckte Natur.« Einen Moment lang hatte ein dumpfes Grübeln sein Gesicht verschattet. Dann war plötzlich seine Hand hochgeschnellt, hatte eine flatternde, unbeherrschte Bewegung vollführt, um danach einen ernsten Zeigefinger zu präsentieren, mit dem er auf mich deutete. »Sie riskieren viel, Herr van Buren. Es gibt andere Autoren, die Kolumnen schreiben können. Ich gebe Ihnen 2 Wochen. 2 Wochen, keinen Tag länger. Ich warne Sie.« Damit hatte er sich umgewendet und den Raum verlassen. »Was haben Sie in den Niederlanden gesehen?« »Oh, nachdem ich mich eine Weile in Aachen aufgehalten hatte, besuchte ich den höchsten Berg der Niederlande.« »Den Walserberg am Dreiländereck?« »Ja, wie konnte ich damals anders? Ich war eben ein Bergbewohner.« Tekas lächelt, und auch ich amüsiere mich bei der Vorstellung, dass jemand, der aus diesen Regionen kommt, die kümmerlichen 300 Höhenmeter des Walserbergs erklimmt. Danach wanderte ich die Maas entlang in dieser herrlichen Landschaft. Die weite Ebene, der stoische Horizont, die Linien, der stille Himmel, die Farben, die Natur. Ich konnte mich daran nicht satt sehen. Hier in den Bergen wandert man mehr auf und ab als geradeaus. Mit jedem Schritt wandelt sich die Perspektive. Dort aber herrscht eine eigentümliche Ruhe und Klarheit. Über Maastricht gelangte ich nach Eindhoven und fuhr von dort aus mit dem Zug nach Brüssel. So reiste ich damals von Aachen nach Brüssel. Vielleicht kann man sagen, von dem vergangenen Europa zu dem jetzigen. Was meinen Sie damit? Nun, Brüssel ist heute der Hauptsitz der Europäischen Union und Aachen war einmal die Residenzstadt Karls des Großen. Sein Frankenreich war gewissermaßen der erste Versuch, ein vereinigtes Europa zu schaffen. Was haben Sie sich in Aachen angeschaut? Den Aachener Dom, die heiligen Reliquien, die Schatzkammer, vielerlei aus der Vergangenheit. Symbole des Christentums? Ja. Was halten Sie von diesen Symbolen? Tekas hält inne und schaut freundlich zu mir herüber. Dann winkt er ab, als erscheine ihm das Thema unpassend. Sein Blick schweift über das Tal hinweg und verweilt dann bei einer kleinen Eidechse, die neben ihm auf einem Stein liegt und ihre Füße hebt, weil ihr der Stein zu heiß geworden ist. Es ist nicht leicht, über Religionen zu sprechen, denn sie sind allzu komplexe Gebäude, und wenn man nur einige Teile loben kann, so kritisiert man doch unweigerlich das Ganze. Und wollte man andere Teile kritisieren, was wäre gewonnen? Dort, wo geglaubt wird, lässt sich nicht recht argumentieren, und wo nicht geglaubt wird, ist eine Kritik nicht notwendig.